Kapitel 12. In diesem Sommer gehe ich tanzen. »Mann, ey, ihr gebt euch ja Mühe«, lobte Adam, als er mit einem Karton in den Armen auf den Hof gelaufen kam und sah, wie sehr Alex und Vincent den Platz um die Feuerstelle geschmückt hatten. Alex pustete gerade Luftballons auf und steckte sie in kleinen Clustern zusammen, um sie dann an den Bäumen und Bänken zu befestigen. Vincent stand auf der Leiter und hing eine Linde mit Lichterketten zu. Thorsten, Lia und Milan waren inzwischen mit den Kindern im Dorf. Adam hatte heute bewusst gepasst. »Ach, ich finde das ganz schön«, rief Vincent. »Für den Abschlussabend kann man sich auch mal was Nettes einfallen lassen.« »Wenn du meinst.« »Meine ich. Und du kannst jetzt mal ein bisschen helfen und nicht weiter so brummig sein«, stichelte Vincent belustigt. »Ja, ja«, machte Adam, grinste aber schief. Er räumte weiter die Kartons aus dem Keller auf den Hof und reichte hier Alex eine Luftpumpe, verlegte dort eine Verteilerleiste und hielt dort eine Girlande für Vincent hoch. Adam freute es, Vincent so zufrieden und losgelöst zu sehen. Sie hatten es die letzten beiden Wochen ja nicht immer leicht gehabt, aber für einen Moment war alles in Ordnung. Und Vincent war einfach noch schöner, wenn er lächelte. Wenn es nach Adam ging, würde er gern sein Leben damit verbringen, Vincent zum Lachen zu bringen. Adam packte gerade eine der Kisten aus, als seine Augen mal wieder zu seinem Mitbewohner gezogen wurden. Eben jener Mitbewohner wackelte gerade gefährlich auf der Leiter rum. Adam reagierte schnell, als Vincent seine Balance verlor. Vincent stieß einen erschrockenen Schrei aus, als er nach rechts taumelte. Grob packte Adam ihn links und rechts an seine Hüfte und stabilisierte ihn auf der Leiter. »Vorsicht«, meinte Adam, als Vincent seine Kontenance zurückgewann. Er ließ seine Hände länger als nötig an Vincents Hüfte, zu groß die Angst, dass er gleich nochmal wegkippen würde. Dabei musste sich Adam zwingen, zu ignorieren, dass Vincents Hintern genau auf seiner Augenhöhe war. »Danke«, meinte Vincent atemlos und drehte sich ein Stück, um Adam dankend eine Hand an die Wange zu legen. »Du musst echt aufpassen«, raunte Adam. »Ich finde, du machst das schon ganz gut für mich«, hauchte Vincent verführerisch. Adams Blick fiel auf Vincents Lippen und er spielte schon mit dem Gedanken, Vincent einfach zu sich nach unten zu ziehen und »Kann man euch helfen?«, räusperte sich Alex sehr auffällig neben ihn. Sie hob halb belustigt, halb vorwurfsvoll eine Augenbraue. Wie verbrannt zog Adam seine Hände zurück und vergrub sie geschäftig in seiner Kiste. Auch Vincent räusperte sich und fummelte weiter an seiner Lichterkette rum. Alex schüttelte nur grinsend ihren Kopf und Adam fragte sich erneut, ob sie denn von ihm und Vincent wusste. Wahrscheinlich, wenn sie weiterhin so offensichtlich waren. Adam hatte mit ihrem ersten Kuss Blut geleckt. Nach dem Lagerfeuerabend war es eine Tortur, im gleichen Raum zu sein wie Vincent und ihn nicht permanent anzufassen, seine Hand zu nehmen oder ihn zu küssen. Es war eine Qual, die eine einzige schöne Erlösung hatte. Abends in ihrem Bungalow konnten sie dann ein paar Küsse tauschen, aber ganz zahm natürlich. Das weitere Vorbereiten verlief dann ohne weitere Vorkommnisse und nach dem Mittagessen bestaunten alle gemeinsam den schön geschmückten Hof. Nachdem die anderen Coaches mit den Kindern wieder im Camp waren, ging es dann auch schon mit Küchendienst los. Zum feierlichen Abschluss sollte erneut gegrillt und dann eine Party veranstaltet werden. Vincent war zwischendurch irgendwohin verschwunden und Adam wunderte sich schon, Campleiter Vincent würde doch nicht etwa den Abschlussabend schwänzen, als sein Mitbewohner aus ihrer Hütte zurückkehrte. Adam schluckte. Vincent hatte sich offensichtlich schick gemacht. Nicht nur hatte er seine Haare ordentlicher frisiert und seine Schminke nachgezogen, auf einmal wehte ein Rock um seine schlanken Beine. Adam konnte sich an diesem Bild gar nicht satt sehen. Er spürte einen spitzen Ellenbogen in seiner Seite und zuckte so sehr zusammen, als ob jemand in seiner Nähe einen Schuss abgegeben hätte. »Du sabberst gleich«, raunte Alex ihm verschmitzt ins Ohr. Adam schluckte, fuhr sich mit einer Hand in den Nacken. »Richtig, sie waren hier nicht alleine.« Vincent grinste nur wissend. Der hatte das vermutlich absichtlich gemacht. Es war dann ein sehr schöner Abend, fand Adam. Er machte sogar ein paar dieser ollen Camp-Spiele mit, lachte mit Charlie und sogar mit Eileen und spielte auch wieder Gitarre. Diesmal sang Vincent leider nicht, war er viel zu beschäftigt, den Kindern mit ihrem Stockbrot zu helfen, aber das war in Ordnung. Irgendwann karrte Thorsten eine große Musikbox auf den Hof und schaltete eine Playlist mit neuen und alten Partysongs ein. Die Kinder liebten es, hüpften über den Hof, tanzten lachend und grölten an einigen Stellen laut mit. Adam wurde einmal von Charlie auf die Beine gezogen und musste mit ihr zusammen irgendeinen Tanz vormachen, den sie wohl von TikTok oder so kannte. Er kam sich mächtig albern vor, aber die Camper fanden es super. Einmal fing er Vincents Blick auf, grinsend, wie er sich auf die Unterlippe biss. Adam wurde ganz heiß unterm Kragen. Später am Abend bemerkte Adam, wie ihm jemand auf die Schulter tippte. Vincent grinste verschmitzt, ließ klammheimlich eine Zigarettenschachtel aus seiner Rocktasche hervorblitzen und nickte in Richtung des Geräteschuppens. Adam grinste amüsiert und folgte ihm ohne ein Wort. Es war inzwischen so anders, mit Vincent allein zu sein. Noch vor einigen Tagen, vor ihrem ersten Kuss, Da hatte die Luft zwischen ihnen zwar auch schon geknistert, aber inzwischen zu wissen, dass Adam sich einfach das nehmen konnte, was er wollte, machte ihn regelrecht high, ganz ohne Tabletten. Vincent blies angestrengt Rauch aus seinen Nasenlöchern. »Ich kann gar nicht glauben, dass morgen schon Abreise ist. Die letzten 2 Wochen sind echt im Flug vergangen, findest du nicht?« Da musste Adam zustimmen. Am Anfang des Camps hatte er sich große Sorgen gemacht, dass sich sein Urlaub hier ziehen würde wie Kaugummi, dass ein Tag schlimmer sein würde als der nächste. Aber es war dann wirklich ein angenehmer Aufenthalt gewesen und das hatte fast ausschließlich mit Vincent zu tun. »Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber ich werde hier einiges vermissen.« »Echt?« schnurrte Vincent verschmitzt. »Was denn zum Beispiel?« »Dich in diesem Rock«, erwiderte Adam lapidar. »Der steht dir.« »Untertreibung des Jahres«, dachte Adam. »Danke«, grinste Vincent zufrieden. »Ich dachte mir, für den letzten Abend mache ich mich mal schick.« Adam grinste in sich hinein, setzte dann aber einen ernsteren Ton auf. »Nee, ehrlich, ich hatte so viel Schiss vor diesem Camp. Inzwischen weißt du ja, wieso.« Vincent nickte verständnisvoll. »Aber es war dann doch wirklich schön. Und zwar wegen dir.« Vincents Ausdruck wurde ganz weich, ganz sehnsüchtig. »Ach, Adam«, setzte er an. »Nee, ich meine das ernst«, beharrte Adam. »Ohne dich hätte ich mich nicht mit Eileen vertragen und ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass ich ernsthafte Hilfe brauche.« »Und du hättest nicht deine erste romantische Camperfahrung gemacht«, witzelte Vincent. »Ja, da hast du recht«, kicherte Adam. »Aber mal ehrlich, es ist lieb, dass du mir das alles zuschreibst. Aber ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht, außer dich anzusporen. Die wichtigen Schritte hast du alle alleine gemacht. Mit Eileen reden und so.« Adam nahm einen Zug seiner Zigarette und war für einen Augenblick still. So hatte er das noch gar nicht gesehen. Sie rauchten eine Weile in angenehmer Stille vor sich hin. »Wie geht es jetzt zwischen uns weiter?« fragte Adam schließlich ruhig. »Also nach dem Camp?« Vincent überlegte einen Moment. Er schnippte seinen Zigarettenstummel in den Kies und legte dann eine sanfte Hand an Adams Wange. Er seufzte und Adam machte sich schon auf das Schlimmste gefasst. Wie Vincent ihm jetzt sagen würde, dass ihm das alles nichts bedeutet hatte, sie es doch bei einer Sommerromanze belassen sollten. »Hey, das ist unser letzter Abend. Ich möchte jetzt noch nicht über die Zukunft nachdenken, sondern einfach die übrige Zeit hier genießen, okay?« hauchte Vincent und strich dabei behutsam über Adams Wange. »Lass uns morgen vor der Abreise reden. In Ordnung?« Adam sagte nichts, nickte aber. Nicht die Antwort, auf die er gehofft hatte, aber besser als ein Korb. Vincents Augen vor ihm waren wieder so liebevoll, dass Adam es sich eigentlich schwer vorstellen könnte, dass das alles nur gespielt war. Adam schloss den Abstand zwischen ihnen und setzte einen innigen Kuss auf Vincents Lippen. Der war davon alles andere als abgeneigt, denn er seufzte und schlang seine Arme um Adams Schultern. Adams Hände landeten auf Vincents Hüfte, zogen ihn noch näher. Ihm war es sowas von egal, dass sie hier ganz in der Nähe von einer Schar Kinder herumknutschten. Die waren sowieso anderweitig beschäftigt und in Adams Kopf war nur Platz für eine Sache. Vincent. Er vertiefte ihren Kuss, drückte Vincent rücklings gegen den Geräteschuppen. Eine Gänsehaut raste über sein Rückgrat, als Vincents Finger sich in seine Haare gruben und leicht daran zogen. Adam drückte sich gegen seinen Partner und spürte Vincents Wärme gegen seinen ganzen Körper. »Dieser verflucht heiße Rock«, stöhnte Adam in den winzigen Abstand zwischen ihnen. Seine Finger spielten verführerisch mit dem Saum, glitten darunter und kitzelten über Vincents Oberschenkel. »Adam«, empörte sich Vincent, auch wenn seine Stimme alles andere als verärgert klang. »Hier sind Kinder.« Adam kicherte und bettete seine Stirn gegen Vincents. »Sorry, du bringst mich einfach komplett um den Verstand.« »Na bloß gut«, grinste Vincent verschmitzt. Er gab Adam einen letzten federleichten Kuss, bevor er ihn bestimmt von sich wegschob. »Los, wir sollten zu den anderen zurück, bevor die uns suchen kommen.« »Ich würde lieber hierbleiben«, grummelte Adam. »Los, du Grießkram«, nickte Vincent und zog ihn an einer Hand in Richtung Hof. »Du kannst mir noch mal diesen Tanz von vorhin zeigen.«